imaginate se corretta atmosfera da vas. Yeah, se corretta atmosfera da vas. Yeah, se corretta atmosfera da vas. Yeah, se corretta atmosfera da vas. Is the bass drum correct? Is the bass drum correct? Is the bass drum correct? Und diese? Jungs, was geht ab? Ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Jungs, was geht ab? Ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Jungs, was geht ab? Ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Was geht ab? Ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Ist hier korrekte Atmosphäre oder was? Hier ist hier korrekte Atmosphäre oder was?